Kapitel 7, Übung B1. Hören und lesen Sie den Text. Wie wohnen die Deutschen? Allein oder zusammen? In Deutschland gibt es etwa 36 Millionen Haushalte. Ungefähr 37% dieser Haushalte sind Einpersonenhaushalte. Das heißt, in der Wohnung lebt nur eine Person. In den Großstädten liegt der Anteil der allein lebenden Menschen bei 50%. Im Durchschnitt sind die Wohnungen von allein lebenden Menschen in Westdeutschland 70 Quadratmeter und in Ostdeutschland 60 Quadratmeter groß. Im Gegensatz zu den Einpersonenhaushalten gibt es wenig Haushalte mit Kindern. In Westdeutschland sind es 25%, in Ostdeutschland nur 13,5%. Stadt oder Land? Ungefähr die Hälfte der Deutschen, also 50%, wohnt in großen Städten. 35% wohnen in kleineren Städten und 15% wohnen auf dem Land. Eigentum oder Miete? 57,4% der Wohnungen in Deutschland und 65% der Wohnungen in der Schweiz sind Mietwohnungen. Mieten hat in Deutschland vor allem in den Großstädten eine lange Tradition. Die Mieter wohnen im Durchschnitt 12 Jahre in einer Wohnung. Das ist in Europa etwas Besonderes, denn in fast allen anderen europäischen Staaten beträgt der Anteil von Mietwohnungen unter 50%. Das heißt, über die Hälfte der Menschen sind Eigentümer. In Großbritannien zum Beispiel haben 70% der Bewohner ihre Wohnungen oder Häuser gekauft. In Italien, Griechenland und Spanien sind es über 80%. Doch in Deutschland kostet Wohnungseigentum nicht mehr als in anderen Ländern. Für ein Einfamilienhaus bezahlt man im Durchschnitt beispielsweise in Großbritannien 269.000 Euro, in den Niederlanden 260.000 Euro, in Westdeutschland 224.000 Euro und in Ostdeutschland nur 182.000 Euro.